Mediterrane nach, vielleicht in der Zukunft. Mit Schattenrogen der Natur und denen, die gefährlich zu sein scheinen. Und vielleicht waren sie. Sie konnten sie nicht. Vorteil, die Schatten dachten. Aber sie erkannten nicht, dass sie wirklich und vor allem sind. Sie konnten dich auch nicht. Du bist in die Verheimhaus auf der Straße gelaufen. Die Schatten hatten sie vielleicht. Aber spät, bemerkten sie einige weißen Leute auf ihrer Seite oder hinter dich. Spät, sehr spät, bemerkten sie. Die Lüften war genug und vielleicht hast du es auch nicht gegessen. Aber es begleitet dich immer. Seine Farbe war rosa und braun. Von der Dorf des St. Herzgrund. Mediterrane nach, vielleicht in der Zukunft. The cup.